Im Laufe des folgenden Jahres schwelte die Black Hand in den Italiener-Ghettos des Nordostens in aller Ruhe vor sich hin und zwang Petrosino einen Fall nach dem anderen auf. Dann, im Sommer 1904, loderte das Black Hand Fever, wie man es inzwischen nannte, hell auf. Am 22. August wurde in einer Mietskaserne in New Rochelle ein gewisser Joseph Graffi ermordet. Sein Herz war mit einem Messer in zwei geschnitten worden. In Pogro Reale Ciros Lebensmittelladen auf der Elizabeth Street in Manhattan detonierte eine Bombe. Ciros Frau wurde verletzt. Und Antonio Baroncini, ein wohlhabender Handwerker aus der Bronx, stellte bei der Heimkehr in sein Haus in der Van Buren Street fest, dass Mrs. Baroncini verschwunden war. Er sah in jedem Zimmer nach und suchte dann bei Freunden und Verwandten. 6 Tage streifte Baroncini ohne Pause durch die Stadt, bevor er erschöpft und am Boden zerstört in die Van Buren Street zurückkehrte. Dann, eines Abends gegen Mitternacht, klopfte es an der Haustür. Er eilte hinab, öffnete und sah sich 2 Italienern gegenüber. Die beiden teilten ihm mit, sie hielten seine Frau gefangen, und er müsse ein Lösegeld bezahlen, um sie wiederzubekommen. Baroncini besorgte rasch das Geld und händigte es ihnen aus. Als die traumatisierte Frau nach Hause kam, erzählte sie ihrem Mann, die Black Hand habe eines Nachmittags einfach an die Tür geklopft. Noch ehe sie wusste, wie ihr geschah, hatten die Männer sie überwältigt, gefesselt, geknebelt und verschleppt. Schon zeichneten sich erste Repressalien als Reaktion auf die Taten der Black Hand ab. Der Brooklyn Eagle, die Washington Times, die New York Times und weitere Zeitungen forderten eine Obergrenze für Einwanderung aus Sizilien. Eine Zeitung mahnte die Italiener sogar, sie sollten daran denken, wie es ihren Landsleuten vor ein paar Jahren in New Orleans erging. Das bezog sich auf den Lynchmord an 11 Italienern infolge der Ermordung des dortigen Polizeichefs, ein Ereignis, das sich vielen Italienern fest ins Gedächtnis gebrannt hatte.